das Ende sorgt allmählich. Jetzt versteh ich den stummen Sinn des wilden Wortes der Valar. Wenn dir Liebe finstrer Feind zürnend zeugt einen Sohn, die Siegen Ende säumt dann nicht. Nahm ich die Meer, dass ein Weib der Zwerg bewältigt, es nutzt goldiger Zahn, es aß, es frucht, hegt eine Frau, es neid, es kraft, kreist ihr im Schoß, das dir geb ich's zum Erbe.